Gerichtshof hat eine umstrittene Klausel zu Schönheitsreparaturen gekippt. Konkret geht es dabei um Folgendes. In fast allen Mietverträgen finden sich Vorschriften zu regelmäßigen Schönheitsreparaturen. Zieht der Mieter aber aus, bevor die Renovierung stattfindet, musste er bisher einen Anteil der Kosten übernehmen. Künftig gilt das nicht mehr, haben die Richter entschieden. Eine 16-Jährige hat die Vertreter der Vereinten Nationen in ihren Bann gezogen. Die pakistanische Schülerin Malala war im vergangenen Jahr von radikal-islamischen Taliban in den Kopf geschossen und schwer verletzt worden. Nun sprach sie vor den Vereinten Nationen. Dabei sagte sie wörtlich: "Ich stehe hier, um meine Stimme zu erheben für das Recht jedes einzelnen Kindes auf Bildung." "I'm here to speak up for the right of education of every child." Malala hatte den Kampf für die Schulbildung von Mädchen in ihrer Heimat fast mit dem Tod bezahlt. Ägypten kommt nicht zur Ruhe. Islamisten aus dem ganzen Land strömen zum sogenannten Marsch der Millionen in die Hauptstadt Kairo. Sie fordern, der entmachtete Präsident Morsi muss wieder ins Amt eingesetzt werden. Gegner der Islamisten riefen zu einer Großdemonstration auf dem zentralen Tahrirplatz auf. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Tri AG Automobile. Die besten Angebote für sofort verfügbare Renault-Neufahrzeuge in Birkenfeld, Baden-Baden, Bühl und Kettenheim. www.tri.ag. Hallo liebe Autofahrer. A5 Karlsruhe-Basel zwischen Rastatt Süd und Bühl. 3 Kilometer stockender Verkehr und B33 Gengbach Richtung Offenburg. Es staut sich hier bei Zunzweier. Blitz am Ortseingang Diersheim von Honau kommend. Allen unterwegs. Gute und sichere Fahrt, kommen Sie bald an. Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen! Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Bomben-Sound hier. Auf jeden Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na, na. Your booty. your booty. Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. Off the top. If your girl only knew that you was kissing her.

Frau Nachtschwärmer, wer hat schon rausgehört? Enya mit Prodigy. Und willkommen, hier ist der Freitag. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track. Yankees Mash Up 4. Hit Radio Ur, mein Radio. Today's hit music, Lemon Radio. Musiker. No! Ah, das sind Zuckerstückchen. Bob Marley in the Wailers und Avicii. Spezial. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that glitter is gold? Now you see the light, hey, you stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your dazu, ah? Bob Marley und der Wailers und Avicii. Yeah. AOL, auch schon hier. Na, was macht das Wetter? Freust du dich auch? Das wollte ich schon immer. In der Sonne liegen, auf der Wiese laufen, eine gut aussehende Schlampe durch den Zaun beobachten. Aber was soll's, so weit wird's nicht kommen. Ja, ja. Hier steht ein Mann gegen die Natur und dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Oh. Alles okay, bei uns am Baggersee, alles im Lot. sage ich nur eins. Blondie on the Doors. This house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Blondie mit Rapture. Alle, die noch zugeschaltet haben, willkommen. Und alle, die im Freien sind und Radio hören, hallo. Die doofe Witze-Ecke. Und das ist das Thema für mich, die im Freien sind und so weiter. Hallo Blondies! Werden wir gleich mal zu Anfang mit uns mit den Blondies beschäftigen. Was sagt eine Blondine, die mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren ist? Ich habe doch gehupt! Ja. Wir fangen ganz langsam an. Wie nennt man zwei Blondinen, die in einem Porsche fahren? Das ist ganz klar ein Dumm-Dumm-Geschoss. Richtig! Ja, hier ist der Freitag. Das macht jeden fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, dass ich mich einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn, totaler und kompletter Wahnsinn. Aber den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. We'll be right back. das hört man auch nicht alle Tage, hä? Queen und Nam. Oh, da hätte ich nur einen blondinenmäßig einen nachzureichen Nachtschwärmer. Und zwar heute Mittag ist das passiert. Eine Blondine kommt an die Tankstelle und sagt zum Tankwart, Sie könnte ich einen Draht bekommen. Ich stehe hier um die Ecke und habe einen Schlüssel stecken lassen im Auto und möchte ich mit dem Draht vielleicht den Knopf hochziehen. Okay, aber den Draht bringen Sie mir wieder, das ist mein Schweißdraht. Nach einer Viertelstunde, immer noch nichts, nach einer halben Stunde geht der Tankwart um die Ecke und sieht das Auto. Und da steht tatsächlich die eine Blondine außen am Fenster und probiert mit dem Draht rum. Innen sitzt eine zweite Blondine und ruft immer, mehr links, mehr rechts, mehr links. Jetzt geht's aber weiter, ist ein Doppelwopper. Dann ruft sie, Mensch, Karin, beeil dich. Es kommt gleich zum Regnen, ich muss das Schiebedach zumachen. So, das reicht, hallo Blondies. Wie finde ich zu dir, Blondie? Ja. Alles klar, danke. Macklemore. I'm on the nächste Mal wieder dann eine ganz andere Version mit Jennifer Lopez und so weiter. Wir gehen kurz in die Werbung. Total krank. Prima, Jungs, wir bringen jetzt eine Werbung. Das wird ein Spaß. Eisenhart. Also dranbleiben. Du, Opa, was haben unsere Fenster, unsere Rollläden und unsere Tür gemeinsam? Na, die sind alle von Hemmler. Und jetzt darfst du dreimal raten, wo Papa gerade den neuen Sonnenschutz kauft. Natürlich bei Hemmler. Genau. Hemmler, immer erste Wahl. In Schutterwald, Sinsheim, Haslach und Herbolzheim. Na, Kokleit. Na, Cheeseburger. Sag mal, wie hältst du es eigentlich mit der Treue? Ich finde, alles kann, nichts darf. Was soll das denn heißen? Naja, also ich finde, man kann mit jedem Rum kombinieren, aber es darf nicht mehr als 2 Euro kosten. So ist das. Mhm. Das klingt ja ganz geil. Bitte? Nix. Das McDonald's 1 plus 1. Ein Snack plus kleiner Softdrink oder kleiner Kaffee für nur 2 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Jede Disco ist gleich, dachte ich, bis ich im Tanzcafé Merlin war. Naja, Disco ist halt nicht gleich Disco. Schau selbst unter disco-merlin.de. Wann immer sich Menschen begegnen, gibt es einen ganz besonderen Moment. Der erste Augenblick, der alles entscheidet. Sehen Sie zu, dass Sie darauf vorbereitet sind. Besseres Sehen und Aussehen mit Kontaktlinsen und Brillen von Augenoptik Kreuzpaintner. Für die einzig wahre Alternative. Für den ersten Augenblick. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Die neue Germanwings ist da. Mit individuellem Service an Bord und sonnigen Cityzielen im Gepäck. Sichern Sie sich noch bis Sonntag reduzierte Tickets ab 33 Euro zu Europas schönsten Metropolen auf germanwings.com. 8 Sekunden Werbung, 8 Jahre Fahrspaß. Mit der Mazda 8 Jahre Garantie für den Mazda 2, 3 und 5. Mehr unter Mazda.de. Ab sofort bei Autohaus Paschke in Offenburg. Dreifach gut. Der Mazda 3 mit 0 Euro Anzahlung, 0% Zinsen und Mazda 8 Jahre Garantie für längeren Fahrspaß. Ab sofort bei Autohaus Paschke in Offenburg. Europas schönste Metropolen, schon ab 33 Euro. Nur bis Sonntag auf germanwings.com. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot-Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hornberg spielt. Die Theatergruppe des historischen Vereins Hornberg bringt wieder Highlights auf die Bretter der Freilichtbühne Hornberg. Freuen Sie sich auf Pippi Langstrumpf, die 39 Stufen und natürlich das Hornberger Schießen. Von Juni bis Ende August auf der einzigartigen Freilichtbühne in Hornberg. Mehr Infos und Reservierungen unter freilichtbühne-hornberg.de. Systemfehler, wenn Inge tanzt, kommt am 14. Juli zu euch ins Kino. Hitradio Ohr und das Forum Offenburg holen die Hauptdarsteller in die Ortenau. Los geht's mit dem Film. Danach performen Paula und Tim den Titelsong und stehen für eure Fragen, Fotos und Autogrammwünsche bereit. Systemfehler, wenn Inge tanzt. Der Starbesuch am Sonntag, 14. Juli ab 14 Uhr im Forum Offenburg. Hol dir jetzt dein Ticket. Sommer, Sonne, Summer Drive. Den Peugeot 208 gibt es jetzt mit Summer Drive Leasing. Nur 129 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Mit 5 Jahren Garantie. Ab sofort bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Heute findet eine Mini-Rock-Party statt. 10 Euro Freiverzehr, wer im Mini-Rock vor 24 Uhr einläuft. Und ab 23 Uhr nach meiner Sendung kommt ja sowieso die Live-Übertragung aus dem Club. Hier auf der gleichen Frequenz. Morgen Samstag A-Town-Party. In Aachen ist Stadtfest. Da ist die Hölle los. Und da ist sozusagen die After im Codex anschließend. Und dazu gibt's einiges extra. Codex Club in Aachen. Ibiza Go-Go Girls, Walk Acts, Stelzenläufer, Candies for Free, Bacardi Cola, 2 Euro all night long. Und ein gratis Shuttle vom Taxibau Stadtfest Aachen zum Club. Ja! Und eine Woche später, heute in einer Woche Single Party. Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Gut, okay. Und Samstag, 20. Mega Birthday Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Mega Birthday Party für Juli Geborene. Und dann kommt ja der Juli, das Juli-Ende. Und das ist immer was ganz Besonderes. Da sind die Hot Summer Nights. Drei Tage. Hot Summer Nights. Mit Pool, Sand, Gogos, Sexy Pool Games, Mega Beach Deko, Schaumparty auf Extra Floor, über 20 DJs, unter anderem Sean Finn, Live Drums mit Sonic Snares. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Nights. Und CO2-Freeze-Chats sorgen für Abkühlung. Und dann nehmen wir eine Vorschau am 10. August im Codex. Peter Wackel, Kalle und Ralle aus Malle. Gino Wald und DJ Matze. Isn't ladies high some bills? If he's whiskey, spice and gin, DJ walk out, bring the heat. Hot summer nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Nur hier geht mehr als Orangensaft. Oh, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe kommt und sing es nach. Also mit dem Vorbild 25. bis 27. Also Donnerstag bis Samstag im Juli. Und da gibt es auch bei mir ein paar Termine noch. Zum Monatsende am 27. liebe Charlie. Meine erste E40-E50 Party mache ich da. In Rheinstetten. Das ist da hinter Rastatt. Eintritt frei. Eine Woche später am 3. August bin ich mit einer Ü30-Party zusammen mit DJ Luigi im A65 in Kandel. Hot Summer Nights! Hi DJ! Was geht hier vor sich? Where's the beat? Hast du irgendwas genommen, hä? Hey DJ, give me a fat beat! Und das ist die Steigerung. Jennifer Lopez und Jan Delay. Check me out. Ja, ich sag, Jan Delay, Digga, was geht ab? verdammt cool waren Hanse A. Der Chefstyler, der Headliner, der man seiner Mucke Danke sagt. Lange nicht mehr so geile Beats bekommen. Die scheiß Curdy im Libanon. Die Zauberei für neue Styles. Hammer weg wie Berlin und Bonn. Die Leute hier, diese Menschen, ihnen werden nach der Woche nicht und unsere Mann ist übergangen. Also alle, die feiern, wo dann und alle, die rocken wollen, die sagen, oh, ihr seid auf jeden Fall richtig bei Jan. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und lassen sie durch. Wir machen das klar, wir machen das klar. Oh ja, und ich sag, oh ja, wir machen das klar, wir machen. Ich wacke nach Kost und reif vor Rain. Und immer fresh und ohne Fleck. Der Scheiß muss schreien wie Halogen. Du siehst mich nie in einem verdreckten Shirt. Eher mach ich einen Track mit Björk. Der Mac Daddy und Fred Perry. Und uns Styler werden weggeburnt. Und ich bin gekommen in meiner Kunst. Weil ich höre die Leute hier diese Nacht. Ihnen wäre nach der Bermucke die Kunst. Und unsere Mann alles überragend. Also alle die feiern von da. Und alle die rocken wollen, die sagen ho. Ihr seid auf jeden Fall richtig bei Jani. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und lassen sie durch. Wir machen das klar. Wir machen das klar. Und ich sag oh ja. Wir machen das klar. Also glaub mir mal. Und wenn ich sag, wir machen das klar. Wir machen das klar. Geht zu der Stadt und BKA. Mark Hurkan, halte Europa. Und die GEMA, denn die GEMA zahlt. Und während ihr in der Kneipe sitzt und jammert, dass das Leben scheiße ist, da sind sie hier, steht um Papier. Der eine jagt den nächsten Geistesblitz. Und ich kann nicht kommen in meiner Welt, weil ich höre die Leute hier, die sind. Ihnen wäre nach der Woche die Welt. Und unserem alles übertragen. Also alle, die feiern von Sachen. Und alle, die rocken wollen, die sagen, oh, ihr seid auf jeden Fall richtig bei Jani. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und lassen sie durch. Wir machen das klar. Wir machen. Absoluter Wahnsinn, ah. Jennifer Lopez und Jan Delay. 19:55 Uhr am Freitagabend. Ah, das Wetter ist herrlich. Dröhnung, Action, Bier und Silikon. Say nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Hey, oh, hey. Tonight, heart is wearing brighter skirts. Midnight, jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing. Oh, da sind schon jede Menge Mails gekommen. Das habe ich ganz übersehen. Nach Schwärmer. Wollen wir mal reinschauen? Andreas Wehrle. Hallo Charlie, alter Kumpel. Kandern, grüß dich und alle, die noch arbeiten. Kandern, hi, weit weg. Ich schau mal weiter. Lange ist es her, aber du kennst mich noch, DJ Magic. Live aus Dubai. Ich wiederhole, Dubai. Ja, sagenhaft. Danke, Grüße gehen zurück, Mike. Nächstes Mail, ich würde gern meinen Schatz Sven grüßen und ihm auf diesem Weg auch nochmal sagen, dass er der Beste ist, den es gibt. Und mein Song ist aus. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt nämlich Handbetrieb. Danke, Mela. Das war der Absender. Aha. Michael Kühne hat einen besonderen Wunsch. Ja, da schaue ich mal. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook, why my DJ will love it. DJ Ramon. Ja, Robin Spezial, ha? Wie sieht's hier aus an der Front da? Mal mal schauen, ha? Ein Tag im Leben eines Schuhverkäufers und Action! Och, Herr, du kannst doch keine Schuhe verkaufen. Gib's zu. Ich verkaufe Schuhe, okay? Also, lass hören. Also, das verstehe ich nicht. Ich hatte Größe 6, als ich den Aerobic-Kurs anfing. Das Gehüpfe muss meine Füße aufgebläht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie auch mal auf den Arsch gefallen sind. Willst du mir das einfach so ins Gesicht zu sagen? Sie können es natürlich auch von hinten haben. Da muss ich aber vorher noch mal tanken. Ja, das ist unmöglich. Oh, ist ja echt die Härte. How do you do, ladies and gentlemen? Oh, Kacke. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Und los geht's mit Grand Six. my girl, pay the rent, sitting on my ass. Who missed her first date for chicken? Who am I gonna stick my dick in? We're not those kids. I'm sitting on the couch. Und 26. 20 Uhr Fremd vom Freitagabend! Oh, ich grüße auch alle, die draußen sind am Wasser. Bei dieser Hitze. Ja? Machen wir ein kleines Wasserspiel? Arschbombe! Arschbombe! Arschbombe! Ja. Arschbombe! Arschbombe! Ja! Ja! Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei. Ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Das ist ein heißer Sommer. Aus den 90ern das Original, Binary Finery. Ja, zu dem Freund aus Kandern. Er hat sich jetzt noch mal gemeldet. Natürlich kenne ich den Jesus. Ganz klar, schöne Grüße dahin.

Morgen ist nämlich das riesengroße Stadtfest in Aachen. In der Innenstadt, an jeder Ecke gibt's Action, Gourmets und alles Mögliche. Und im Codex findet die After statt. Codex Club in Aachen. Und dazu gibt's Ibiza Go-Go Girls, Walk Acts, Stelzenläufer, Candies for Free, Bacardi Cola 2 Euro die ganze Nacht. Gratis Shuttle von Taxibau Stadtfest Aachen zum Club. Und eine Woche später, also heute in einer Woche Singleparty, Frau mit Grill und Suchmann mit Kohle. Aha. Und Samstag, 20.07. morgen in einer Woche. Mega Birthday Party für alle Juli-Geborenen. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Das ist der Titelsong für die Hot Summer Nights, die am 25., 26. und 27. Juli im Codex in Aachen stattfinden. 3 Tage! Sandstrand, Gogos, LED-Stelzenläufer, Free Candies, sexy Pool Games, Mega Beach Deko, Schaumparty auf extra Floor, über 20 DJs, unter anderem DBN, Scene Finn, Live Drums mit Sonic Snares. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Nights. Und CO2-Free-Jets sorgen für Abkühlung. Und im August Mallorca Beach Party mit Peter, Wackel, Kalle und Ralle aus Malle. Das reimt sich. Gina Wild und DJ Matze. Schaut mal rein. You know what I'm saying? Like this. Isn't ladies heiß und wild? If it's whiskey, Schweiß und Gin. Okay. Und der liebe Charlie ist auch unterwegs. Und zwar am 27. Samstag. Meine erste E40, E50 Party nach Schwärmer. Also das heißt zu Deutsch, da bringe ich nur 60er und 70er und ein paar Gassenhauer und ein paar 80er. Aber hauptsächlich 60er und 70er. In Rheinstetten, beim MSC, beim Sommerfest, das ist In- und Outdoor, Eintritt frei. Eine Woche später ist er mit Charlie bei einer Ü30-Party mit zusammen mit DJ Luigi am Samstag, 3. August im A65 Kandel. Ich verstehe kein Wort mehr. Hot Summer Nights for Melken. Ende Juli. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Seid ihr noch da nach Schwäbe? Okay. Let's get ready to rumble! Oh my god! Oh yeah! Oh yeah! My love has got no money, he's got his strong beliefs. He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more. People just want more and more. Freedom and love. What he's looking for. Free from desire. Mind and senses purify it. Free from desire. Na na na na na na na na. Ja, so muss es sein. Der Power ins Wochenende bei diesem Wetter erst recht hier. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und Easy Life. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. In Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. You gotta keep them separated. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna win you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna see you. I wanna meet you one day. Maybe next week, I'm gonna meet you. Also, ein 95-jähriger betuchter Reicher heiratet eine 18-jährige. In der Hochzeitsnacht läuft nicht alles so, wie sie sich das vorgestellt hat. Sein bestes Stück will einfach nicht hart werden. Da er probiert und alles bringt nichts. Da hat er eine rettende Idee. Er bindet ihn auf ein Lineal. Es funktioniert. Nach dem Akt unterhalten sich bei ihr die beiden Eierstücke. Der rechte zum linken. Also, ich habe ja schon viel erlebt. Aber dass sie jetzt schon auf einer Bahre reintragen müssen, das ist ja ganz neu. Mai Sharona. Meine Herren, kann man nur sagen. Ne? Bei der Musterung ist ein junger Mann dabei, der absolut schüchtern ist. So ein kleines Muttersöhnchen und nicht seine Unterhose ausziehen will. Und das muss man einfach bei der Musterung. Schließlich platzt dem Stabsarzt der Kragen und schreit den Rekruten an. Los jetzt! Ziehen Sie die Hose runter bis in die Knie! Gut, der Rekrut macht das. Der Stabsarzt guckt und sagt dann, und jetzt ziehen Sie die Vorhaut zurück. Der Rekrut fragt, ja, auch bis in die Knie. Da sage ich, warum nicht? Oh, hä? Das ist ja nicht normal wieder, ja. Hey, Nachtschwärmer! Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Der war einfach zu lange in der Sonne. Balla, balla, verstehst du? Und bloß nicht widersprechen. Okay, jetzt kommen wir dann Teppich zurück. Hey, Notorious B.I.G., Curtis Blow und noch ein paar andere. Bullshit. Won't stop, and you don't stop. I was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the Trent Deuce and the Deuce Deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black. Smoking sacks up in accent sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Gotta throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and bucking at niggas like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party. My man said that I knew from the project. Said that beat, asked me if I had my piece. Sure do, 222s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Rolling strong, see what the honeys is about. My wet poppin', hope poppin', ain't no stopping. Big Papa, I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back? Niggas wanna flex, who got the gas? It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you're scared, you're supposed to. Nigga, I toast you. Put fear in your heart. Fuck up the party before it even starts. Busy drunk, over Henny and stuff. On some brand new Indian shit, beating down punk. That's that. Ja, 20.37 Uhr am Freitagabend. Ja, mein Freund Erl sitzt hier in der Ecke und hat schon das zweite Sixpack angestochen. Und die Kelly, seine Tochter, ist begeistert über Notorious B.I.G. Hast du nicht gekannt? Nein, Kelly, die musst du doch kennen. Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Ich werde mit Ihnen reden. Und wie sieht's mit uns zwei aus, Kelly? Wann gehst du mit mir aus? Ich habe da einen anderen, Mr. Fletcher mit der Reinigung. Wie? Er hat einen Porsche, Kabelfernsehen und Herzbeschwerden. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Wow! Yeah. Hey, team, back again. Ticket to wreck it, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Ja, das ist der Sommer bei Hitradio. Richtig zum Wetter, hä? Wow! Al, was meinst du? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Aber nicht von mir, ey. Turbo-Gags und Jagd nach Sex. Hey. Super! Feiert den Sommer so lange ihr könnt! Original Dope! My Dope Play! Fire me a ball! Original Selector! Take me to the Matador! We will know just what it's for! With my life, he will open every door. When the bullets and the rain, you need all the help you can. And the mariachi sing with the lonely man. Superstarker Garland, Jeffries und so weiter. Ja, bei warmem Wetter ist unbedingt auch Reggae vonnöten. Da braucht man sich nicht so schnell zu bewegen. Es ist wieder Zeit für die Werbung. Ich ziehe mich kurz zurück. Hey. Werbung. Beinhart. Dengel, dengel, dengel, dengel. Bleiben. Die pure Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Music, Shit. Off the Shit. Off the Shit. Off the... Du, Opa, was

A-Town Party. Das hat mit dem Stadtfest Aachen zu tun. Riesengroßer Aufwand, die ganze Stadt ist auf den Beinen, überall gibt's Action an jeder Ecke. Codex Club in Aachen. Und im Codex findet die Afterstadt sozusagen. Dazu gibt's einige Extras, Ibiza, Go-Go Girls, Walk-Acts, Stilzenläufer, Candy for Free, Bacardi, Cola, 2 Euro die ganze Nacht. Gratis Shuttle von Taxibau statt zum Stadtfest Aachen zum Club. Ja, super. Dann heute in einer Woche Single Party. Codex Club in Aachen. Und morgen in einer Woche, Samstag, 25. Nee, 20. Mega Birthday Party für Juli Geborene. Ihr wisst ja, 25 Euro Freiverzehr, wer Geburtstag hat im Juli. Dann kommt ja das Monatsende, wie jedes Jahr. Auch schon im alten Laden noch. Die Hot Summer Nights, ganz klar. Das heißt 3 Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag. Hot Summer Nights. Gogos, Stelzenläufer, Free Candy, Sexy Pool Games, Mega Beach Deko, Freitags Schaumparty auf Extra Floor, über 20 DJs, auch internationale, zum Beispiel DBN, Scene Finn, Live Drang Drums mit Sonic Snares. Wahl zu Mr. und Mrs. Hot Summer Nights und CO2 Free Jets. Sorgen für Abkühlung. Das sind so Gasflaschen. Da kommt tierische Kälte raus, da wird es eben nur kalt. Und Samstag, 10. August, Vorschau, Mallorca Beach Party mit Peter Wackel. Mit Kalle und Malle. Man, mit Kalle und Ralle aus Malle. Aha. Sind Ladies heiß und wild, Hippies, Whisky, Schweiß und Gin, DJ Rockhound bringt die Heat, Hot Summer Nights ist ein Lebensstil, hier werden Drinks herangeschafft, gut, hier geht mehr als Orangensaft, oh, diese Party ist wie jedes Jahr, die Überbombe, komm und sing es nach. Oh. Ja, und ich bin am Samstag, den 27. Juli, da habe ich meine erste Ü40, Ü50 Party. Ladies übrigens Ü30. In Rheinstetten, Mörsch, beim MSC Typhoon, beim Sommerfest. Indoor, Outdoor, Eintritt frei. Einlass 20 Uhr. Eine Woche später, Samstag, 3. August. Ü30 Party mit DJ Luigi im A65 Kandel. Übrigens, alle Ü30 bekommen eine Flasche Sekt. Aber kein Piccolo, eine große Flasche. Summer Night.

einleiten. Das ist der Sommer bei Hitradio. The world know it's my life. It's my life. Just leave me alone. Das hatten wir heute schon mal, aber da ist eine andere Version Nachtschwimmer. Twin Six mit Gwen Stefanie. You never know, it could be great.

So, morgen fahren wir nach Guta. Oh ja, da gibt es doch die tolle, über 1000 Meter lange Sommerrodelbahn. Ja, und den Park mit allen Sinnen. Hören, fühlen, riechen, spüren. Und wir können zu den Vogtsbauernhöfen und hautnah erfahren, wie das Leben vor 400 Jahren ausgesehen hat. Das wird ein toller Tag. Na dann, auf nach Gutach im Kinzigtal. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Sorgen Sie rechtzeitig vor. Wir stehen für Ihr Recht. Moorstadt und Arendt, die Anwaltspartnerschaft in Offenburg. moorstadt-arendt.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, in circa einer halben Stunde, einer guten halben Stunde jetzt Einlass. Heute ist Mini-Rock-Party im Codex. 10 Euro frei verzehrt bis 24 Uhr, wer mit Mini-Rock einläuft. Ja, genau. Morgen Samstag ist A-Town Party, A-Town Party geschrieben. In Aachen ist nämlich egal, Stadtfest und da ist die Hölle los. An jedem Eck gibt es Aktionen, Musikdarbietungen und alles Mögliche. Und im Codex findet sozusagen die After statt. Die Nachparty. Und da gibt's Ibiza Go Go Girls, Walk Act, Stilzenläufer, Candies for Free, Bacardi, Cola 2 Euro, die ganze Nacht. Codex Club in Aachen. Gratis Shuttle von Taxibau vom Stadtfest Aachen zum Club. Yeah! Und heute in einer Woche Single Party. Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle. Ist mir ein Späßchen. Und morgen in einer Woche, 20. Juli, Mega Birthday Party. Juli geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, und dann kommt die heiße Phase. Dann wird im Codex ein Beach Outdoor aufgebaut mit Pool, Sand und so weiter. Dann sind nämlich 3 Tage die Hot Summer Nights vom Donnerstag, 25. 26. bis Samstag, 27. Juli. Und da gibt es alles mögliche, Gogos, Stelzenläufer, Free Candies, Sexy Pool und Sexy Pool Spiele. Mega Beach Deko, Freitags Schaumparty auf Extraflur. Über 20 DJs, auch internationale. Sin Finn, Live Drums mit Sonic Snares. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Night. Und CO2-Freeze-Chats sorgen für Abkühlung. Leute, schaut mal rein. You know what I'm saying? Like this. Isn't ladies heiß und wild? If it's whiskey, Schweiß und Gin. Und eine kleine Vorschau. 10. August, Samstag, Mallorca Beach Party mit Peter Wackel. Kalle und Ralle aus Malle. Chino Wald und Matze. Orangensaft. Oh, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Und das ist der Song zu den Hot Summer Nights. Und ich selbst, Nachtschwärmer, bin am 27. Juli zu meiner ersten Ü40, Ü50 Party. In Rheinstetten beim MSC Taifun, seinem Sommerfest. Eintritt frei. Und da bringe ich nur 60er, 70er, ein paar 80er und ein paar Gassenhauer.

Mami! Mami, mir ist ganz schwindelig. Sei still. Das ist erster Vorwaschgang. Oder Mami, warum rennt Papi so im Zickzack da vorne? Sei ruhig und lad das Gewehr nach. Hallo Männer. Das ist ja ganz gefährlich, ja? Yeah. Ja, das ist der Freitag. Das ist ja Wahnsinn. Denn jetzt kommt Knüppeldick. Schräger. Komischer. Lauter. Das ist doch echt beknackt. Dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Radio Oh. Ohne Rücksicht. Ohne Kompromisse. Also nur komm. Gut drin, gut dran, gut drauf. Musical bliss kids, we're gonna give it to you like this. Now these are the sounds, now these are the sounds, now these are the sounds of the wickedness. Und der Hausmarten. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stimme.

Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live. Aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile. Deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Berufliche Veränderung, neue Herausforderung. Das ist Orizon, die Personalvermittlung. Wir bieten interessante Aufgaben bei namhaften Kunden, gute Perspektiven und faire Bezahlung. Orizon, die erste Wahl bei der Jobsuche. Orizon, unser Job ist gutes Personal. Offenburg, Marliner Straße 2 oder orizon.de. Deutschlands größter Marktplatz, fantastische Wanderwege, ein großes kulturelles Angebot und einfach das Mecker für Mountainbike- und E-Bike-Fahrer. Freudenstadt, einfach das bessere Klima und für jeden eine Reise wert. www.freudenstadt.de. Okay, also Don Carlos nimmt Schillers Frühstück, die Jungfrau von Orleans Milchkaffee, Wilhelm Tell Apfelkuchen und die Räuber von Tisch 7 nehmen viermal Himbeerbowle. Unglaublich, wer bei uns so alles aufschlägt. Schillers Café Offenburg. Bei uns gibt es täglich wechselnden Mittagstisch, Snacks, Feierabenddrinks und für alle Langschläfer sonntags Frühstück bis 14 Uhr. Schillers Café in Offenburg, Sophienstraße 1. Schauen Sie mal in Ihre Schublade. Horten Sie kindgerechte CDs, DVDs, PC und Konsolenspiele, die Sie nicht mehr brauchen? Dann spenden Sie diese für den guten Zweck. Der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Ortenau sammelt wieder für seinen CD-Flohmarkt am 12. Oktober. Annahme der Sachspenden ab sofort bei allen Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Weitere Info unter kinderschutzbund-offenburg.de. Zahnarztpraxis Astrid Tabellion. Ihre ganzheitliche Zahnarztpraxis am Busbahnhof Offenburg. Unzufrieden mit Ihrem Lächeln? Wir finden Lösungen nach modernsten Behandlungstechniken. Ob Implantate, Vollkeramikversorgung oder Wurzelbehandlungen beim Spezialisten. Sprechen Sie uns einfach an. Zahnarztpraxis Tabellion am Offenburger Busbahnhof. Wir lieben Zähne. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Das geht ab nach Schwemmer. Heute Freitags ist Codex-Tag. Heute die Mini-Rock-Party. Das Wetter passt original dazu. Wer Mini-Rock anhat, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Ja, und dann morgen die E-Town-Party. A-Town geschrieben. In Aachen ist nämlich Stadtfest, das weiß zwischenzeitlich jeder. Und da ist ein Riesenauflauf. Hunderte von Ständen, Aktionen und im Codex läuft die After Hour sozusagen. Und das Codex bietet an zusätzlich Ibiza Go-Go Girls, Walk Acts, Stelzenläufer. Codex Club in Aachen. Candies for free, Bacardi, Cola 2 Euro die ganze Nacht. Und ein gratis Shuttle vom Taxibau. Und zwar vom Stadtfest Aachen zum Codex. Ja! Yeah. Dann heute in einer Woche im Codex, 19. Juli, Single Party. Die berühmt-berüchtigte Single Party. Codex Club in Aachen. Morgen in einer Woche, Samstag, 20.07. die Mega-Birthday-Party. Alle Juli-Geborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ab 18. Das muss dazu gesagt werden. Und dann fängt der Sommer richtig an im Codex. Ja, dann kommen die Hot Summer Nights. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! drei Tage lang. 25. Donnerstag, Freitag und Samstag, 27. Da wird extra Mega Beach Outdoor Gelände aufgebaut mit Pool, Sand und so weiter. Das bleibt dann länger stehen. Und an den Hot Summer Nights gibt's Gogos, Stelzenläufer, Free Candies, Sexy Pool und Sexy Pool Spiele, Mega Beach Deko, Freitags Schaumparty auf dem Extrafloor, über 20 DJs, aber auch internationale wie zum Beispiel DBN, Sin Finn und Live Drums mit Sonic Snares. Wahl zum Mr. und Mrs. Hot Summer Nights. Und CO Freeze Chats sorgen für Abkühlung. Darf ich schon mal vormerken, Samstag, 10. August, Malauco Beach Party mit Peter Wackel, Kalle und Ralle aus Malle. Das ist die Hymne für den Hot Summer Nights in Codex. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000. Alles klar, nach Schwärmer. Eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Tonight. here a long time and you hit it. He hits my head. Ich sage es nur Line Raus Spezial. Come on. der guten alten Italo-Zeit. Jetzt wollen wir mal hören, was mein Freund Oliver Kalkofe für Malle, von Malle was zu sagen hat. See und kein Superstar. Ich will auf Malle jedes Jahr, denn da sind alle so doof als ich und keiner lacht mehr über mich. Hallo, ich bin's, euer Ole ohne Kohle, der Sohn von Suse ohne Bluse und Herrn Meier ohne Eier. Und weil ich Malle so voll geil finde, habe ich ihm sogar ein Gedicht geschrieben. Ja, passt mal auf, ey. Ey, Malle, ey, du bist voll krass. Auf dir hab ich am meisten Spaß. Kann Lulle aus dem Eimer saufen und muss nicht mehr zum Lidl laufen. Ich schluck und bumse wie ein Eber. Bei eBay gibt's eine neue Leber. Ey, Malle, ey, wie geil bist du? Du willst mich auch, komm, gib schon zu. Wärst du eine Frau, tu jetzt nicht lachen. Ich würde dir gern Kinder machen. Dann gäbe es noch neben Malle zwei Inseln namens Pille-Palle. Auf Pille ist man nur am Feiern. Und auf Palle gehst du bloß zum Reiern. Ja. Mallorca ist die schönste Stadt, die wo die Welt zu bieten hat. Ja. Nee, echt jetzt, Malle. Ich liebe dir. Der Vorstellungskraft. Der absolute Hammer! absoluter Wahnsinn, ne? Ken Laszlo. Tonight. Wir haben 22:08 am Freitagabend. Was gibt's? Rat mal, was heute im Schulladen war. Ja, ich denke wieder das Chaos, oder? Es war ein schlimmer Tag heute. Vor mir stand plötzlich die mit Abstand dickste Frau der Welt. Oh nein. Mein Schulöffel versuchte, ihren Klumpfuß in eine 37er Größe zu zwingen, aber es endete tödlich. Die Frau ist in deinem Laden gestorben? Nicht die Frau Peg, mein Schulöffel. Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Das ist der Freitag. Auf unserer Frequenz, da brennt's, my friends. Oh, baby. Oh, sexy girlfriend. Hey, du da, wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzination. Hilfe und Supporten. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! You've never touched my head, but you threw it all away.

und Samstagmorgen in einer Woche Mega-Birthday-Party für Juli-Geborene erhalten. 25 Euro freier Verzehr, wie immer. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Genau, langsam kennen wir den Song. Das ist die Hymne von den Hot Summer Nights im Codex. Die finden statt 25. 26. 27. also Donnerstag bis Samstag. Und die finden schon jedes Jahr statt, auch im alten Land, damals noch im Check-In. Im Charlies. Könnt ihr euch noch erinnern? Aha, gut. Also, es gibt Gogos, Stelzenläufer, Free Candies, Sexy Pool und Sexy Pool Spiele, Mega Beach Deko, Freitags ist Jump Party auf einem extra Floor. Über 20 DJs, aber auch internationale Top-DJs, DBN, Scene Finn, das ist ein Hitparaden, Live-Drums mit Sonic Snares. Wahl zum Mr. oder Mrs. Hot Summer Nights. Und dann gibt es noch CO2-Freeze-Jets. Die sorgen für Abkühlung. Aha. Und zum Vormerken, Mallorca Beach Party am 10. August, Samstag, mit Peter Wackel, Kalle und Ralle aus Malle, Gino Wald und DJ Matze und so weiter. Ohrwurm, hä? Oh, 22.24 Uhr. Okay, das war Werbung fürs Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der Coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Überraschung! Das ist Charlie! Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ja! Ja! Buh! Fast hätte ich vergessen. Freestyle. Your trap is hard. If you think that we grab your flaps coming at your trap is hard. Meine Grüße gehen alle an die Zuhörer, die so lange dran waren oder die sich neu zugeschaltet haben. Im großen, weiten Radioland bei Hitradio. Here comes the sunshine. Yo, it's summertime. Hitradio. Hitradio. Surfing. It's a beautiful day out there, so let's put on some real summer music. You know, it's summer in the city. And los geht's ins Wochenende mit allerbester Laune. Sonne, Spaß und Partys ohne Ende. Freitag. Einfach näher dran. Ja. Yeah. Heute strahlende Aussicht. Fun in the sun. Fun, fun, fun. Fun in the sun. Ultimate Warlord. Der Ultimate Warlord. Wahnsinn, an die 30 Jahre alt ist der Song. Das halt man im Kopf nicht aus, ha? Hallo, ich bin der Rechner. Du befindest dich im Audioserver. Bitte gib dein Passwort ein. Was ist denn das Passwort? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnt ihr jetzt mal das Passwort eingeben? Zugang erteilt. Mit der Abspielung. Ich bringe sie nicht mehr am halbpünktlich, immer nach, 5 oder 10 nach. Ich habe es verschoben. Aber verschoben ist nicht aufgehoben, ganz klar. Disco Pogo, Edwin Meyer und die Atzen. Zwei Männer unterhalten sich über ihren bevorstehenden Mallorca-Urlaub. Der eine, na, wie viel Kondome nimmst du denn mit? 20. Und du? 17. Blöde Zahl. Wieso das denn? Ja, mehr habe ich nicht drauf bekommen. Was ist die größte Gemeinsamkeit zwischen dem primären weiblichen Geschlechtsorgan und einer Kreissäge nach Schwärmer? Das ist ganz einfach. Wenn man abrutscht, ist der Finger im Arsch. Ja. Das wird zu hart. Das ist wieder zu viel. Klingt ein wenig unzüchtig. Naja, die meisten lachen und sind gut drauf. Da. Das reicht. Das ist dicker Spaß. Das ist einfach nur peinlich. Ah, kommt schon. Schweine im Weltall. Genau, hier ist Wellenwahnsinn. Das Come on, party, fucking done it. They got funky feeling. For the fucking heroes. Nur für starke Nerven, Nachtschwärmer. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischen Ausmaß. Friday, Dance Party. Radio. Action Pack. Freitagsabends. Freihaus.

Morgen in einer Woche die Mega Birthday Party. Die ist genauso berühmt. Wer im Juli Geburtstag hat, bekommt 25 Euro Freiverzehr ab 18. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, dann kommt nämlich der richtige Sommer. Da wird dann ein Mega-Beach-Outdoor aufgebaut mit Pool, Sand und so weiter. Und am 25., 26., 27. Juli, Donnerstag bis Samstag, sind die Hot Summer Nights. Die Hot Summer Nights. Mit Gogos, LED, Stelzenläufer, Free Candy, sexy Pool und sexy Pool-Spiele gibt's. Mega Beach Deko, da gibt's ja über jede Menge zu gewinnen. Freitags Schaumparty auf Extra Floor. Also freitags mehrere Schaumpartys, weil die ganze Sommer-Beach-Geschichte bleibt ja ein Weilchen stehen. Über 20 DJs bei den Hot Summer Nights, wie zum Beispiel DBN, Scene Finn, Live Drums mit Sonic Snares. Wahl zu Mr. und Mrs. Hot Summer Night. CO2 Freeze Jets sorgen für Abkühlung. Und der letzte Hinweis, Mallorca Beach Party. Am Samstag, 10. August, ist eine Vorschau mit Peter Wackel. Der hat ja gerade den absoluten Hit in Malle. Da fällt einem nichts mehr ein. Und dabei Kalle und Ralle aus Malle. Ralle, ja gut, okay. Und zu guter Letzt, ich bin am 27. Samstag zu meiner ersten Ü40, Ü50 Party. In Rheinstetten beim Sommerfest des MSC Typhoon. Da hatte ich mal früher angefangen. Genau, und das ist eine Indoor-Outdoor-Geschichte. Und da bringe ich nur 60er und 70er und ein paar 80er vielleicht auch, ein paar Gassenhauer wie DJ Ötzi oder so, ja? Aber ich muss mich dran halten, Ü40, Ü50, diese Leute werde ich bedienen. Eintritt frei übrigens, musikalisch bedienen. Und dann vergessen eine Woche später, am 3. August, mit DJ Luigi zusammen im Stadel, im A65 in Kandel, eine Ü30-Party. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. To the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. 22:56. Nach schon mal meine letzten Minuten laufen an. Herr Schuhverkäufer, wo willst du hin? Möpse, ich sehe Möpse. Du bleibst hier. Du wartest hier. Ich komme gleich zurück. Oh nein. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. Freitag. Nochmal schönen Dank fürs Zuhören, Nachtschwimmer. Aber vergesst mich nicht bei Facebook. Wer nicht bei Facebook ist, kann mich auch bei Wer kennt wen WKW anklicken. Ich würde mich freuen. Das war's mit Charlie 2000. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. In der Nähe von Paris hat es ein schweres Zugunglück gegeben. Nach einer ersten Zwischenbilanz kamen mindestens 7 Menschen ums Leben. Die Behörden rechnen aber damit, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Mit hoher Geschwindigkeit soll der Zug in den kleinen Bahnhof gerast sein. Dort zerriss es ihn in 2 Teile. Einige Waggons rollten weiter, andere krachten auf den Bahnsteig und verkeilten sich ineinander. 370 Menschen saßen in der Bahn. Viele sind noch in den umgestürzten Waggons eingeklemmt. 100 Rettungskräfte eilten zur Unglücksstelle. Die zuständige Präfektur löste den Alarmplan rot aus. Er soll dafür sorgen, dass sich Rettungskräfte und Krankenhäuser so gut wie möglich auf viele Opfer einstellen. Was zu der Katastrophe geführt hat, ist noch völlig unklar. Ein Überlebender sagte hinterher dem französischen Fernsehen, der Zug sei voller Rauch gewesen. Manja Borchert, Nachrichtenredaktion. Wegen eines Feuers in einem leeren Dreamliner musste der Flughafen London Heathrow vorübergehend geschlossen werden. Die Maschine gehört Ethiopian Airlines. Seit der Einführung der Boeing 787 gab es Probleme mit der hochmodernen Maschine, vor allem mit den Batterien. Ob ein Defekt an einer Batterie den Brand in Heathrow auslöste, ist unklar. Überraschende Wende in der Späh-Affäre. Der US-Whistleblower Edward Snowden beantragt doch politisches Asyl in Russland. Bundesinnenminister Friedrich holte sich derweil bei einem Kurzbesuch in Washington von der US-Regierung eine Zusage ab. Demnach wollen die USA Deutschland nach dem jüngsten Ärger in der Späh-Affäre besser über die Erkenntnisse ihrer Geheimdienste informieren. Washington soll versprochen haben, einen sogenannten Deklassifizierungsprozess